Steig ein. Steig ein, Ellenbogen aus dem Fenster wie ein Gangster. Yeah. Ich mach das Auto mit dem Hengst klar. Frisch rasiert, frischen Sack, frisch tätowiert. Kleine äußerliche Mängel retuschiert. Yeah. Du musst gut aussehen in Berlin, sonst wird's stressig. Yeah. Guck dich um, alle Versager sind hässlich. Coole Klamotten und der richtige Sound. Scheibe runter, Bass dröhnt, Love Parade Sound. Aha. Die Snare und die Kick für den Beat und Nick. Zeig dein, ich geb'n Fix auf alles Blick. Sieh am Joint, mein Freund, mach das Fass auf. Ich zeig dir die Stadt, yo Roman, dreh den Bass auf. Steig ein, ich zeig dir die Stadt. Breite Straßen, schöne Villen, dunkle Ecken. Solange bis der Wagen kein Benzin mehr hat. Orte für Action und Plätze zum Verstecken. Steig ein, ich zeig dir die Stadt. Breite Schultern, Nazis und Zecken. Solange bis der Wagen kein Benzin mehr hat. Steig ein, es gibt noch so viel zu entdecken. Steig ein, zieh die weiße Lein. Die Party geht auf mich, hau rein, behalt den Schein. Yeah. Jetzt wird gesoffen, doch halt die Augen offen und bleib nirgends stehen, es gibt noch so viel zu sehen. Yeah. Guck nach rechts, ein Banker, der sich Koks kauft. Und guck links, der Junkie, der sich Obst klaut. Guck da, der Plattenladen, die Geschäfte laufen nicht. Und sieh, die 14-Jährigen da hinten verkaufen sich. Yeah. Ein Stück weiter wird die Welt wieder hell. Prunkvolle Villen und ein 5-Sterne-Hotel. Yeah. Auch wenn so eine Gegend meine Stadt völlig entstellt ist, Berlin immer noch die schönste Stadt auf der Welt. Steig ein, ich zeig dir die Stadt. Breite Straßen, schöne Villen, dunkle Ecken. Solange bis der Wagen kein Benzin mehr hat. Orte für Action und Plätze zum Verstecken. Steig ein, ich zeig dir die Stadt. Breite Schultern, Nazis und Zecken. Solange bis der Wagen kein Benzin mehr hat. Steig ein, es gibt noch so viel zu entdecken. Steig ein, ich will dir was zeigen. Yeah. Den Platz, an dem sich meine Leute rumtreiben. Aha. Hohe Häuser, dicke Luft, ein paar Bäume. Menschen auf Drogen, hier platzen Träume. Wir hier im Viertel kommen klar mit diesem Leben. Ich hab alle meine Freunde aus dieser Gegend. Hab doch keine Angst vor dem Typ mit dem Schlagring. Er ist zwar ein bisschen verrückt, doch ich mag ihn. Ich kann verstehen, dass du dich hier nicht so wohl fühlst. Dass du viel lieber zu Hause im Pool wühlst. Du sitzt lieber an einem gut gedeckten Tisch. Dann merkst du schnell, Berlin ist nix für dich. Steig ein, ich zeig dir die Stadt. Breite Straßen, schöne Villen, dunkle Ecken. Solange bis der Wagen kein Benzin mehr hat. Orte für Action und Plätze zum Verstecken. Steig ein, ich zeig dir die Stadt. Breite Schultern, Nazis und Zecken. Solange bis der Wagen kein Benzin mehr hat. Steig ein, es gibt noch so viel zu entdecken. Steig ein, ich zeig dir die Stadt. Breite Straßen, schöne Villen, dunkle Ecken. Solange bis der Wagen kein Benzin mehr hat. Orte für Action und Plätze zum Verstecken. Steig ein, ich zeig dir die Stadt. Breite Schultern, Nazis und Zecken. Solange bis der Wagen kein Benzin mehr hat. Steig ein, es gibt noch so viel zu entdecken.